In KGB. Seit anderthalb Tagen strömen diese Schlagzeilen über die Sendemasten und durch die Zeitung. Was ist dran? Wer hat den Weg bereitet? Versuchten auch westliche Geheimdienste die Computerspionage? Im Studio sind zwei Mitglieder des Hamburger Chaos Computer Club. Gegen ihn wird wegen der angeblichen KGB-Spionage nicht ermittelt. Diesmal wird der Chaos Computer Club nicht anzapfen. Diesmal wird er selbst angezapft von Ihnen, unseren Hörern. Rufen Sie an 32 30 30 oder 040 32 30 32. Am Mikrofon ist Reinhard Postelt. Hoffen wir, dass im heißen Draht auch alles funktioniert. Heute zum Thema Computerspionage. Im Studio sind zwei Mitglieder des Hamburger Chaos Computer Club, Steffen Werneri und Jürgen Wiegmann. Der NDR brachte vor anderthalb Tagen ziemlich sensationell aufgemachte Berichte über Computerspionage. So schlimm wie der Fall des Kanzleramtsspions Günter Guillaume hieß es damals. Vor zwei Tagen. In Bonn teilt man diese Ansicht nur im Innenministerium. Die Bundesanwaltschaft spricht nur von Ausspähungen von Randbereichen, ebenso wie das Justizministerium. Das Hamburger Abendblatt schreibt heute dazu, in bundesdeutschen Sicherheitskreisen wird dem NDR der Vorwurf gemacht, die Dimension des Spionagefalls künstlich hochgejubelt zu haben. Jürgen Wiegmann, sehen Sie das auch so? Also der Stil der Sendung war doch recht hochgefahren, aufpoliert. Und für eine sachdienliche Klärung sicherlich nicht geeignet. Also man hätte das mehr von der Sache her aufbereiten können. Und es sind auch Inhalte und Aussagen drin, die im Grunde schon seit 1987 bekannt sind. Nicht zuletzt durch unsere Veröffentlichung vom NASA-Coup. Vom NASA-Coup, das können Sie mal kurz beschreiben, was das war? Ja, es war so, dass wir ja 1987 Informationen bekommen haben über einen Hackereinbruch in 137 Computer des Netzes der NASA. Und als wir die Informationen bewertet haben, haben wir gesagt, das berührt den Bereich der Ausspionage, des Know-how-Transfers und haben damals, und das war bei uns sehr umstritten, den Verfassungsschutz informiert, um auf der einen Seite halt auf das Gefahrenpotenzial aufmerksam zu machen und auch zu sagen, wir haben das erkannt, aber auf der anderen Seite eben auch dafür zu sorgen, dass wir da nicht so stark involviert werden. Ja, ich habe nochmal alte Zeitungsartikel gelesen und dort findet man wirklich schon mit Datum Mai letzten Jahres oder gar Herbst vorletzten Jahres ganz deutliche Hinweise auch auf diesen Hannoveraner Hacker, um den im Moment ja die Spionage-Recherchen gehen. Sind alle seine Hacks, also seine Computereinbrüche sozusagen in Datennetze geschildert worden. Was ist denn nun neu daran, an dieser Geschichte jetzt, die so groß aufgemacht wird? Ja, neu ist wohl, dass sich jetzt die Bundesanwaltschaft dazu entschlossen hat, das Ganze von dieser Seite aus aufzugreifen. Bei den damaligen Ermittlungen hat das BKA leider einen kleinen Fehler gemacht, indem sie nämlich ohne Ermittlungsauftrag den Amerikanern geholfen haben, diesen mutmaßlichen Hacker zu lokalisieren. Und daraufhin durfte das Ganze dann nicht mehr verwertet werden. Und das BKA musste sozusagen dann neu anfangen. Gut, wenn auch Sie Fragen an Steffen Werneri und Jürgen Wiegmann vom Hamburger Chaos Computer Club haben, dann löchern Sie sie doch, zapfen Sie sie an, 32 30 30 oder 040 32 30 32. 12.14 Uhr, Radio Hamburg, der heiße Draht zum Thema Computerspionage. Und die erste Anruferin ist Frau Elke Selmer aus Büchen, die eine Frage an Steffen Werneri vom Hamburger Chaos Computer Club hat. Bitte, Frau Selmer. Hallo? Ja, ich bin da. Ja, dann los mit der Frage. Ich hätte gern gewusst, ob es Zufall ist, in ein System zu kommen oder ob es ganz viel mit Können zu tun hat. Also eine ganz grundlegende Frage, wie hackt man? Aber bitte nicht als Bedienungsanleitung. Naja, es hat eigentlich auch mit Zufall zu tun. Man wählt diese Computer an, so wie man halt auch übers Telefon einen anderen Telefonteilnehmer anwählt und dann meldet sich halt das Computersystem. Dann kann man dort ein Kennwort eingeben, wenn man es weiß, oder wenn der Computer einen Fehler hat, braucht man das meistens nicht. Es ist häufig so, dass die Systembetreiber sich kaum Gedanken darüber machen, wie sie ihren Computer zu sichern haben. Man sagt halt, ich benutze jetzt den Computer und der erleichtert mir die Arbeit und möchte sich dann nicht mehr viel Gedanken machen. Und so fördern halt Fahrlässigkeit und teilweise unverantwortliches Handeln der Leute, die Computersysteme einsetzen, wirklich, dass dort fast jeder ein- und ausgehen kann. Aber nicht jeder Computer ist ja ans Telefonnetz angeschlossen. Welche Computer sind das vor allen Dingen und warum werden die überhaupt ans Telefonnetz angeschlossen? Ja, im Grunde geht es dabei darum, dass man heutzutage ja die Informationen und Daten schnell austauschen möchte, dass an unterschiedlichsten Stellen eben unterschiedlichste Sachen ausgewertet werden, dass es ausgetauscht werden muss. Und insofern haben die Computernetze heute eine sehr große Bedeutung. Jürgen Wiegmann will dazu noch was sagen. Das generelle Problem ist, dass Computersysteme, gerade auch wenn sie vernetzt sind, dazu gebaut worden sind, Informationen möglichst schnell und effektiv zu verteilen. Das ist die Philosophie, die dahinter steckt. Und die Computer sind nicht dazu gebaut worden eigentlich, um Informationen geheim zu halten, abzuschotten. Also das hat etwas mit der Idee von vernetzten Kommunikationscomputersystemen zu tun. Wie, Frau Selmer, haben Sie noch eine Frage dazu? Ja, theoretisch, wenn ich einen Computer bediene, könnte ich also theoretisch auch in irgendwelche andere Systeme gelangen. Ohne dass ich es jetzt beabsichtige, Spionage zu betreiben oder wie auch immer. Ja, das kann durch einen Fehler durchaus passieren, dass Sie irgendwo reingeraten, wo Sie eigentlich gar nicht hinwollen. Nein. Aber Sie müssen dann so einen Akustikkoppler haben, das sieht sehr komisch aus, da wird der Telefonhörer reingesteckt in zwei Gummihülsen und dann wird der andere Computer angewählt und falls Sie dann die falsche Nummer erwischen, das ist wahrscheinlich beim Chaos Computer Club ja auch immer nur Zufall gewesen, oder wie war das bei den ganzen Hacks, die der Chaos Computer Club gemacht hat? Naja, das ist jetzt ein bisschen zu aufwendig, um diese Frage jetzt auch noch zu beantworten. Aber im Grunde ist es so, dass man einfach eine Nummer wählt und wenn man dem ersten Computer drin ist, bekommt man wieder weitere Nummern von anderen Computersystemen und so kann man sich dann halt eben einmal um den Globus durchschalten. 12.20 Uhr. Radio Hamburg, der heiße Draht zum Thema Computerspionage. Sie können uns weiterhin anrufen auf der Telefonnummer 32 30 30, wenn Sie von den beiden Mitgliedern des Hamburger Chaos Computer Club etwa wissen wollen, ob Sie sich mitverantwortlich für die ganze Geschichte fühlen oder was auch immer. Die Telefone klingeln auch schon ganz mächtig. Und als nächste Hörerin ist jetzt die Cornelia Hampel aus Ottensen dran. Bitte, Frau Hampel. Ja, ich habe eine Frage an die beiden und zwar, wie Sie den Drogenmissbrauch oder Alkoholmissbrauch und Tablettenmissbrauch innerhalb der Hacker-Szene einschätzen und inwieweit dieses Hacken selber eigentlich schon in den Bereich Suchtkrankheit geht oder nicht, ob das noch normal ist. Also ich sehe da keine Suchtkrankheit, wenn sich die Jugendlichen mit Computern beschäftigen, denn überall wird die große Werbung gemacht. Hier sind die großen Computer, hier sind die großen Netze, weltweit ist es verknüpft. Und wenn sich dann die Jugendlichen dahin bewegen, das große Abenteuer suchen, dann kommen sie plötzlich eben in Bereiche, wo es etwas kritisch wird. Zu der Frage mit den Drogen kann ich nur sagen, dass die Hochschule der Bundeswehr 1984 auch schon Experimente gemacht hat, inwiefern denn nun Drogen die Leistungsfähigkeit von Programmierern und Ähnlichem fördern können. Ich muss sagen, dass mir also in den Hackerkreisen kaum irgendwie extreme Erscheinungen über Drogenmissbrauch, ob legaler oder illegaler Form, bekannt sind. Habt ihr denn auch selbst Versuche gemacht, wie die Bundeswehrhochschule, ob ihr durch Drogen selbst am Drucker, am Bildschirm, an der Tastatur schneller vorankommt? Also die Bundeswehrhochschule hat damals keine Genehmigung dafür bekommen und daraufhin haben wir auch keine gestellt. Aber ihr habt ja selbst in der Pressemitteilung von gestern gesagt, dort wird die in der Szene durchaus gängige Drogensucht ausgenutzt von Geheimdiensten. Also muss doch was dran sein, muss doch Alkohol oder vor allen Dingen eben auch Haschisch und andere Dinge doch irgendwo verbreitet sein. Also zunächst mal muss man sehr vorsichtig sein mit Begriffen wie in der Szene gängige Drogensucht. Auch mit Blick jetzt auf diesen Einzelfall, wo jetzt eine Drogenabhängigkeit eines Jugendlichen von östlichen Geheimdiensten dazu missbraucht wurde, ihn in Spionagetätigkeiten zu verstricken. Ja, Frau Hampel, noch eine Zusatzfrage dazu? Also ich möchte doch gar noch mal nachhaken nach diesem. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man wirklich echt intensiv vorm Computer sitzt, ne? Dass das nicht ja doch teilweise in den Bereich von Sucht reingeht. Also ich habe das mit einem Freund selber erlebt, wenn wir da ewig bloß rumgespielt haben und auf die Antworten gewartet haben. Na, also man ist so abhängig von dieser Schadmaschine sozusagen. Wie ist das bei den Hackern? Könnt ihr damit so cool umgehen oder könnt ihr wirklich einfach auf den Ausknopf drücken? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Steffen Berneri antwortet. Tja, das ist eine Erfahrung, die jeder mit sich selber machen muss. Denn da ist Computer ja auch nur ein Teil. Ich meine, alles, was man extrem treibt, kann man übertreiben. Und wir diskutieren halt darüber. Aber ich meine, ich sehe das also nicht so stark. Es gibt zwar Zeiten, da verbringt man dann nochmal 16 bis 20 Stunden vor der Maschine. Aber dafür gibt es dann wieder Tage, da will man das Teil noch nicht mal angucken. Gut, Frau Hampel, noch eine Zusatzfrage? Nee, jetzt. Jetzt ist die Sucht beantwortet. Okay. Da ist es Rat bei Radio Hamburg zum Thema Computerspionage. Herr Jörg auf dem Höfel aus Uhlenhorst ist der nächste Anrufer. Ja, das ist wohl wahr. Ich wollte ganz gerne von den Jungs wissen, ab wann denn ein Hack illegal ist. Tja, die Frage kann man gar nicht so leicht beantworten, denn erstens haben wir es ja nicht nur mit einer nationalen Gesetzgebung zu tun, sondern überhaupt mit Gesetzen in zahlreichen Ländern, wo eben überall Datenverbindungen hin aufgebaut werden können. Es gibt in Deutschland auch kaum Erfahrungen darüber. Das Gesetz sagt zum Beispiel, dass das Knacken von Computern unter Strafe gestellt wird, die besonders gesichert sind. Aber was verstehen wir denn unter einer besonderen Sicherung? Oder dass das Ausspähen von Daten dann unter Strafe gestellt wird, ja, wenn die Daten auch mitprotokolliert werden, aber nicht, wenn man sie nur am Bildschirm betrachtet. Wir haben hier in Deutschland überhaupt noch keine Gesetze vorliegen. In anderen Ländern ist sogar das Anrufen eines Computers schon eine strafbare Handlung. Und aus dieser ganzen Unsicherheit hat sich bei den Hackern so die Hackerethik entwickelt, die halt sagt, wenn du auf einem anderen Computer bist, verhalte dich als Gast, mülle nicht mit Daten. Ich möchte es mal so vergleichen wie das Wandern durch ein Kaufhaus. Es ist hell, es ist warm, man trifft Menschen. Man kann sich einen Schal um den Hals wickeln, eine Jacke anziehen und hängt diese anschließend wieder ins Regal, verlässt das Kaufhaus ohne diesen Schal, aber mit dem Gefühl, wie der Schal sich anfühlt. Und ähnlich ist auch die Motivation der jungen Leute zu verstehen, die eigentlich die Welt kennenlernen wollen, in der sie leben. Danke. Ja, ich habe aber da doch noch eine Zusatzfrage, denn wir machen jetzt so ein bisschen den Bock zum Gärtner. Denn sicher sieht die Polizei, sehen die Gesetzgeber das anders. Sie selbst, Herr Venieri, waren ja in Frankreich in Untersuchungshaft. Sie sagten ja auch, im Ausland sind die Bestimmungen etwas klarer und wurden dort wegen Eindringen in Computernetze lange von den Strafverfolgungsbehörden verhört. Also gibt es ja schon gesetzliche Grundlagen, die eindeutig sind. Also ich muss dazu sagen, ich wurde in Frankreich wegen Diebstahls und Sachbeschädigung inhaftiert, das wurde nicht so gesagt, ohne dass ich bis heute weiß, was ich denn gestohlen haben soll. Und man sollte jetzt nicht die französische Gesetzgebung als klarer definieren, nur weil sie eben mehr Spielräume hat, um Menschen zu erpressen oder unter Druck zu setzen. Das Verfahren ist ja dann auch unterbrochen worden. Sie sind ja dann als unbescholtener Bürger wieder in die Bundesrepublik gekommen. Es wird noch in 27 Ländern ermittelt, unter anderem auch in Frankreich. Sabine Christiansen aus den Tagesthemen im Fernsehen hat vor 2 Tagen den Vorwurf gemacht, die Jungs vom Hamburger Chaos Computer Club haben der Kriminalität den Boden bereitet. Wir sehen sie immer noch so als die netten Hacker von nebenan, aber man muss jetzt nur auf den KGB-Fall schauen. Sie haben den Weg geebnet für Spionage. Jürgen Wiegmann vom Chaos Computer Club, was halten Sie denn davon? Also wenn man das oberflächlich betrachtet, kann man das so sehen. Wenn man sich mit den Themen etwas intensiver beschäftigt, muss man einige Veröffentlichungen auch von uns mal mitsehen und das, was wir auch immer sagen, wo wir in Diskussionen mit Rechtsexperten zu der Auffassung gekommen sind, dass wir gerade in der Rechtsgebung eine Straffreiheit bei Selbsteinzahl brauchen, analog dem Steuerrecht, was jetzt gerade, wenn auf den KGB-Fall abgehoben wird, eben die Möglichkeit gibt, jemanden auf einem rechtlich sauberen Wege aus so einer Verstrickung rauszulösen. Es bringt ja nichts, wenn ein westlicher Geheimdienst irgendjemanden aus einem östlichen Geheimdienst irgendwie raushauen will oder raushaut. Da kommt der betreffende Jugendliche vom Regen in die Traufe. Ansonsten, nicht nur die Tagesthemen leben zum großen Teil davon, dass einige Leute bei uns den Mut haben, die Dinge, die sie entdecken, öffentlich und offen zu sagen, auch nicht nur eben an die Presse zu geben. Und unser Verhalten ist grundsätzlich immer so, dass wir an keiner Stelle erpressbar sind. Und insofern ist die Moderation dort in den Tagesthemen auch wieder ein wenig von mangelnder Sachkenntnis geprägt. Dazu noch Steffen Veneri. Ja, ich halte das also auch so ein bisschen für einen Schnellschuss. Man kann ja nicht sagen, das ist alles verboten und das darf man nicht machen und oh, ist das schlimm, dass sie das tun, ohne dass überhaupt die Jugendlichen, sagen wir, begreifen, was dort überhaupt passiert. Und dafür muss man diskutieren, darüber muss man aufklären, da muss man Grundlagenarbeit leisten. Und das versuchen wir seit 5 Jahren zu machen. Und wir sind eigentlich die Einzigen, die an dieser Stelle überhaupt eine offene Diskussion führen. Sie können uns immer noch anrufen zum Thema Computerspionage. 32 30 30 ist die Telefonnummer. Und wir werden uns bald auch noch mit den westlichen Geheimdiensten befassen, die nämlich auch versucht haben, auf die Hacker zurückzugreifen. Es ist 12.42 Uhr. Da heißt der Rat von Radio Hamburg zum Thema Computerspionage mit 2 Mitgliedern des Chaos Computer Club im Studio. Eine Frage bewegt unsere Hörer besonders und stellvertretend für alle habe ich jetzt mal den Dirk Lohse rangeholt. Bitte, Herr Lohse. Ja, danke. Das ist eigentlich die Frage, die mich am meisten beschäftigt. Und zwar, wenn schon Jugendliche, in Anführungsstrichen, Jugendliche sich an Computern bewegen und in den Terminals rumhüpfen, wie sie gerade mal Lust haben. Und wenn dann irgendein Geheimdienst auf sie zukommt, erstens wie, zweitens, gibt er ein besonderes Ziel an, drittens, wann wird Geld geboten, wie viel, das geht mich zwar nicht an, aber so die Größenordnung, lohnt sich das überhaupt? Warum macht ein Geheimdienst das nicht selbst? Ja, nun lassen Sie mal den Steffen Veneri ran. Naja, beim Hacken ist es so, dass es ja sehr viel mit schöpferischem Umgang zu tun hat. Das heißt, dass man sich kreativ auseinandersetzt und das können die Dienste in ihren Strukturen selber meistens nicht. Es gab damals immer die Frage, warum arbeiten die Hacker nicht für die Post? Und das ist dieselbe Frage, weil die in diese Strukturen einfach diese Freiheiten nicht haben. Aber zu der Frage, wie ist das mit den Anwerbungen? Als Hintergrund erstmal, wir haben ja seit 1986 die Gesetzgebung, Änderung zum 2. Wirtschaftskriminalitätsgesetz, was eben einige Sachen unter Strafe stellt. Und das hat zur Folge, dass ja junge kritische Leute jetzt in eine Art Untergrund gedrückt werden und dadurch zum Spielball der Geheimdienste werden, dass eben östliche wie westliche Dienste versuchen, dort Kontakte zu knüpfen und Leute unter Umständen zur Arbeit, Mitarbeit zu nötigen. Zu dem Ablauf der Sachen in diesem bezüglich der Anwerbungsversuche des KGB kann ich nicht sehr viel sagen, weil wir natürlich mit den Leuten noch nicht gesprochen haben, die dort beschuldigt werden. Ich kann nur sagen, wie es auf der westlichen Seite war, dass mir zum Beispiel ja angeboten wurde, wenn ich sozusagen als Katalysator in der Hacker-Szene fungieren würde und Informationen weitergebe und hin und wieder nochmal eine Studie mache, zum Beispiel über technischen Terrorismus oder ähnliches, dass es dann einfach weniger Ärger mit den Ermittlungsbehörden geben würde. Und es ist ja allgemein doch bekannt, in welcher Form auch von anderer Seite versucht wird, eben Leute, die irgendwo angreifbar sind, zu erpressen, wie es eben jetzt mit der Drogenabhängigkeit an einer Stelle passiert ist oder wie es eben passieren kann, wenn man sagt, du weißt was und das könnte brisant sein und vielleicht wickeln wir dich da ein. Wer hat Ihnen denn dieses Angebot gemacht, Herr Veneri? Das Angebot ist aus Köln gekommen. Vom? Vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Es sind aber noch mehrere Sachen gelaufen bei uns. Also ich bin nicht der Einzige, der angesprochen wurde. Ich möchte jetzt auf andere Fälle nicht so detailliert eingehen. Ich kann das bei mir tun, weil ich es selber erlebt habe. Aber es war nicht der einzige Versuch. Ja, vielleicht kann Jürgen Wiegmann dazu noch was sagen, zu den anderen Fällen. Ja, man kann das mal etwas genereller formulieren. Das betrifft östliche wie westliche Geheimdienste. Es gibt insgesamt 4 Schienen, jemanden anzuwerben. Die eine ist, dass man ihn auf seine Abenteurerlust anspricht. Die zweite Schiene ist finanzieller Art. Die dritte Schiene kann auch eine ideologische Schiene sein, die man sehr weit fassen kann. Und die vierte Schiene ist, was der Steffen eben formuliert hat, massiver Druck. Mhm. Ich sehe das eigentlich als eine katastrophale Entwicklung an, dass im Endeffekt die Gesetzgebung, die ja eigentlich so dieses Spannungsfeld lösen sollte, nun dazu führt, dass man also Jugendliche und Computerkriminelle in einen Topf wirft, einmal groß umrührt und dadurch Jugendliche sich zum Spielball der Geheimdienste entwickeln. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ja, wir hatten gestern schon mal telefoniert, Jürgen Wiegmann da auch ein Interview draus gemacht. Welche Geheimdienste haben denn sich noch um Mitglieder des Hamburger Chaos Computer Club gekümmert? Also die von französischer Stelle ist ja bekannt. Auch die amerikanischen Geheimdienste haben ein großes Interesse jetzt an der Hacker-Szene, eben nicht nur an der Szene in den USA, die dort teilweise auch schon eingewickelt worden ist. Also im Grunde, Steffen hat es vorhin angesprochen, in 24 Ländern wird ermittelt und die Themen liegen eben nicht nur bei den Ermittlungsbehörden. Das ist doch, kann man sich denken. Nicht? Und Summen, wurden die jemals genannt? Also wir können jetzt natürlich über Summen spekulieren, aber ich glaube, dass das eigentlich nicht das Wesentlichste ist. Es geht im Wesentlichen ja darum, dass hier Leute wirklich genötigt werden, Jugendliche an entscheidenden Stellen eben, und das sollte man nicht dulden. Radio Hamburg, der heiße Draht zum Thema Computerspionage. Herr Wiegmann, Sie haben vorhin so darauf Wert gelegt, dass man doch Hackern die Möglichkeit geben muss, straffrei zu bleiben, wenn man sich den Ermittlungsbehörden offenbart. Das klingt ja so, als ob auch Leute, die Sie konkret kennen, in anderen Spionagedingen drin sind und jetzt Angst haben, da verfolgt zu werden und eben hoffen, durch eine Selbstbeschuldigung dann eine gewisse Straferleichterung zu kriegen. Das muss nicht unbedingt jetzt gegenüber den Ermittlungsbehörden sein. Nach den Erfahrungen, die wir in den vergangenen Monaten gemacht haben, muss man da schon sehr vorsichtig sein. Es gilt generell, eine Atmosphäre der Offenheit beizubehalten. Man kann ja auch bestimmte Probleme eben mit einem Betreiber direkt lösen. Es geht ja nun nicht immer darum, einen großen Pressewirbel zu machen. Es geht darum, offen über die Problematiken der zukünftigen Informationsgesellschaft sprechen zu können, auch wenn man dort an brisante Bereiche gerät. Gut, konkreter wollen Sie da nicht werden. Okay, kann man verstehen. Letzte Hörerfrage von Jan Ferdern aus Altona, bitte. Ja, schönen guten Tag. Und zwar geht das folgendermaßen darum. Ich bin der Meinung, dass die Firmen doch eigentlich selbst Schuld haben an dieser ganzen Problematik, weil sie diese Sicherheitsbelange eigentlich ständig außer Acht gelassen haben. Die gehen immer, das Wichtige ist, dass die Maschinen leistungsfähig sind, aber die Sicherheit ist doch immer außen vor gewesen. Ja, das hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Der Computer ist halt eine Maschine, mit der kann man sehr vieles machen. Und viele sagen sich halt, toll, ich setze die ein und machen sich keine Gedanken darum. Es ist so, dass in den vergangenen Jahren immer wieder festgestellt wurde, dass unverantwortlich Computer eingesetzt wurden, dass sich die Firmen keine Gedanken um die Sicherheit gemacht haben, dass ja teilweise sogar mit illegalen Programmversionen gearbeitet wurden. Das heißt, die Firmen selber kriminell gehandelt haben. Und insofern verwundert das also überhaupt nicht, wenn solche Sachen auf den Tisch kommen. Herr Ferdern, noch eine Nachfrage? Ja, und zwar, warum beschweren Sie sich denn die Leute? Gerade das andauernd wird veröffentlicht, dass der Chaos Club da irgendwo eingedrungen ist und andauernd wird gesagt, dass darauf hingewiesen wird und dass die Informationen schon lange bekannt sind. Und jetzt auf einmal wird das so aufgebauscht, weil die Leute drüben eben vielleicht ein bisschen cleverer sind als die im Westen oder ungeschickter sich haben erwischen lassen. Jürgen Wiegmann wird Ihnen antworten. Also ich kann darauf nur antworten, dass es uns auch äußerst unverständlich erscheint. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Frage des Medienmanagements. Also wenn jetzt Agenturen da also eine riesengroße Berichterstattung draus machen, von Sachen, die eigentlich schon alt sind. Und sicherlich ist im Hintergrund auch der Zimmermann, der jetzt das Problem hat, mit Themen konfrontiert zu sein, von denen er nichts versteht. Ganz kurz, Steffen Wendler. Ich möchte noch sagen, sich beschweren und meckern ist natürlich einfacher, als sich wirklich den Problemen zu stellen. Also besseren Datenschutz zu machen, das war der angezapfte heiße Draht bei Radio Hamburg. Am Mikrofon war Reinhard Postelt.